Schwester, gut. Wir nehmen behördliche Impfungen vor. Wir nehmen behördliche Impfungen vor. Melde dem Herrn Doktor gehorsamst, dies hier ist Mendelsinger, der Lehrer. Nun geht doch mal weg, Kinder. Wir müssen Platz haben. Es fehlt uns nicht, Herr Oberarzt. Wir haben nichts. Ja, schon recht. Warum seid ihr denn immer gleich so erschrocken? Na was? Geht ihr noch da herum? Macht, dass ihr fortkommt. Fluchte Hitze. Ich weiß nicht, warum gerade mich Gott so hart straft und herschickt, in der Judengasse zu impfen. Was seid ihr für ein Volk? Warum fürchtet ihr das Impfen so sehr, wo dies doch ein wahrer Segen ist? Der wahre Segen ist bei Gott. Wir sind arm, Herr Oberarzt. Ich bin ein armer Lehrer. Ich habe insgesamt nur 12 Schüler. Ich erkläre ihnen die Bibel. Jeder Schüler bringt mir 20 Kopeken die Woche am Freitag. Das ist mein ganzer Verdienst. Und dabei wird das Leben von Jahr zu Jahr teurer. Die Karotten verringern sich, die Eier werden hohl, die Kartoffeln erfrieren, die Suppe wässerig, die Karpfen schmal, die Hechte kurz und die Enten mager, die Gänse sind hart und die Hühner nichts. Und wenn die Kinder größer werden, gehen sie zu einem Lehrer, der mehr weiß als ich. Hast du Kinder? Ich habe 2 erwachsene Söhne, Jonas und Schemariach. Gerade heute sind sie zur Musterung nach Targi. Und dann habe ich eine erwachsene Tochter, Miriam. Und dann dieses arme, kranke Kind. War dieses Kind immer so schwach? Das macht nichts, das kommt nur vom Wachsen. Das ist ja Unsinn. Er wird ein Epileptiker. Alle Kinder haben Krämpfe. Vielleicht könnte ich ihn gesund machen. Es ist Leben in seinen Augen. Ich nehme ihn mit ins Krankenhaus. Er wird umsonst kuriert. Sei still, Deborah. Gesund machen kann ihn kein Doktor, wenn Gott nicht will. Soll er unter russischen Kindern aufwachsen? Kein heiliges Wort hören? Milch und Fleisch essen und Hühner auf Butter gebraten, wie man sie im Spital bekommt? Wir sind arm, aber Menuchims Seele verkaufe ich nicht. Man wird nicht geheilt in fremden Spitälern. Ich zwing dich nicht, mein Guter. Also los, vorwärts, wir impfen. Gib den Arm her. Ich werde 2-mal wöchentlich am Montag und am Donnerstag fasten und zu Gott beten, dass er mir meinen Sohn heilen möge. Und ich werde in den Friedhof pilgern und die Gebeine der Ahnen anrufen und die Fürsprache beim Allmächtigen. Wenn ihr meint, dass das wirksamer ist wie das Spital. Vorwärts, gehen wir es. Vielleicht wäre es doch besser, wir ließen ihn ins Spital. Ich gebe ihn nicht außer Hauses. Du gibst ihn nicht. Du gibst ihn nicht. Was bist du für ein großer Mann? Du gibst ihn nicht. Wer soll ihn dann pflegen? Wer soll ihn Tag und Nacht behüten? Wer? Du, seine Mutter. Ich. Natürlich. Immer nur ich. Ist mein Leben nicht auch ohne dem Elend genug? Der Allmächtige hat uns immer geholfen. Bisher hatten wir immer noch genug und satt zu essen. Ja, bis jetzt hat es immer noch gereicht, um deinen Bauch zu füllen. Aber den Boden muss ich selber reiben. Mit meinen Nägeln muss ich aus den Ritzen den Unrat herauskratzen. Schrei nur, jammer nur, schimpf nur. Ich weiß, sogar das schlechte Wetter wirfst du mir vor. Ja, du bist an allem schuld. Selbst auf die Suppe kannst du nicht Acht geben. Nein, das kann ich nicht. Aber ich kenne die Schrift. Wer kommt da? Ich bin's, der Kutscher Schameskin. Ich bin mit dem Rabbi von Klutschisk unterwegs. Was? Du fährst den heiligen Mann, den Wunderrabbiner? Deine Frau sagt mir, sie möchte ihm euer krankes Kind zeigen. Ja, der heilige Mann soll bei uns eintreten. Er soll mein armes, krankes Kind sehen. Wo ist das Kind? Hier ist es, Rabbi. Menuchim, Mendelssohn, wird gesund werden. Seinesgleichen wird es nicht viele geben in Israel. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Seine Augen werden weit sein und tief, seine Ohren hell und voll Widerhall. Sein Mund wird schweigen Aber wenn er die Lippen aufmachen wird, werden sie Gutes künden. Ja, aber wann? Wann? Wann? Bald, heute, morgen. Ach, großgütiger Gott, aber wann wird er gesund? Wann? Nach langen Jahren. Aber frage mich nicht weiter. Ich habe keine Zeit und weiß nichts mehr. Verlass deinen Sohn nicht. Auch wenn er dir eine große Last ist. Gib ihn nicht weg von dir. Er kommt aus dir. Wie ein gesundes Kind auch. Des allmächtigen Segen über euch. Menuchim wird gesund werden. Aber es wird lange dauern. Mama. Hörst du, Mendel? Hörst du? Er hat mir kundgetan, dass er gesund wird. Er sprach nur ein Wort. Nur ein Wort. Aber welches Wort? Sag's noch einmal. Mama. Der Allmächtige hat unser Flehen erhört. Es wird sich so erfüllen, wie es der heilige Mann gesagt hat. Menuchin wird stark und mächtig, weiß und gütig. Er wird uns auch erlösen. Amen. Jonas, Jonas und Miriam, Miriam, Kinder, Menuchim wird gesund. Wir sind genommen. Sollen wir Lehrer werden, wie der Vater? Besser als Soldat sein. Ich könnte ein Kaufmann werden und die Welt sehen. Die Soldaten sehen auch die Welt und ich kann kein Kaufmann sein. Du bist betrunken. Ich bin nüchtern wie du. Ich kann trinken und nüchtern sein. Ich kann ein Soldat sein und die Welt sehen. Ich möchte ein Bauer sein, das sage ich dir. Und ich bin nicht betrunken. Aber ich möchte betrunken sein und mit den Mägden schlafen. Ich freue mich, dass ich Soldat werden soll. Du freust dich? Was weißt du, was es heißt, Soldat zu sein? Es ist ein mächtiger Berg aus Eisen und Hass. Hoch oben auf seinem Thron, dort sitzt der Zar. Die Sporen seiner Stiefel baden im Blut und er wartet auf das Opfer unserer Kinder. Ich möchte lieber ein reicher Mann werden und das Leben sehen. Ich auch. Oh, ich auch. Herrlich muss das Leben draußen sein. In Amerika. Da sind die Läden so groß wie bei uns die Gendarmerie-Kaserne. Und die Fenster sind noch größer. Man braucht keine Tür, um in ein Geschäft zu treten, denn die Fenster reichen bis zu den Füßen. Und die Offiziere? Ich will bleiben, was ich bin. Ein Jud. Wie mein Vater. Mendel Singer. Kein Soldat sein. Man sagt, Kapturak könnte viel helfen. Kapturak ist hartherzig und gewinnsüchtig. Ich habe erspartes Geld. Was willst du mit diesen paar Rubel? Die Armen sind ohnmächtig. Der Allmächtige wirft ihnen keine goldenen Steine vom Himmel und in der Lotterie gewinnen die nicht. Dem einen gibt er, dem anderen nimmt er. Ich weiß nicht, wofür er uns straft. Man soll sein Schicksal tragen. Lass die Söhne einrücken. Gegen den Willen des Himmels gibt es keine Gewalt. Von ihm donnert es und blitzt es. Er wölbt sich über die ganze Erde. Vor ihm kann man nicht davonlaufen. So steht es geschrieben. Der Mensch muss sich zu helfen wissen und der Allmächtige wird ihm helfen. So steht es geschrieben. Mendel, immer weißt du die falschen Sätze auswendig. Viele tausend Sätze sind geschrieben worden, die überflüssigen merkst du dir alle. Du bist so dumm geworden, weil du Kinder unterrichtest. Du gibst ihnen ein bisschen Verstand und sie lassen bei dir ihre ganze Dummheit. Ein Lehrer bist du, Mendel. Ein Lehrer. Ein Lehrer, bin ich ein Lehrer. Und ich habe dir nie gesagt, dass ich etwas anderes wäre wie ein Lehrer. Schwächling bist du. Dann gehe ich eben selbst. Ja. Menuchim. Hör einmal, Menuchim. Hör. Menuchim. Menuchim. Ich bin allein. Deine Brüder sind groß und fremd geworden. Sie gehen zu den Soldaten. Deine Mutter ist ein Weib, was kann ich von ihr verlangen? Du bist mein jüngster Sohn. Meine letzte und jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Warum schweigst du, Menuchim? Du bist mein wirklicher Sohn. Menuchim, sag mir nach. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hör mich, Menuchim. Ich bin alt. Du bleibst mir allein von allen Kindern, Menuchim. Hör zu, Menuchim, und sprich mir nach. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mama, Mama. Wofür bin ich so gestraft? Ave da vini ari amana ari ari pura vadi vadi ave don karama ari ari hit na so hat na sorro ne so sol ne maio ne ho vol ne norro de so Ich werde dir gleich zeigen, wie ein richtiger Soldat trinkt. Er kann trinken, der Jud. Komm mit mir in den Garten. Ich kann nicht. Ivan kommt mich holen. Und mich liebst du vielleicht nicht mehr. Dich auch. Ich liebe euch alle. Ich liebe euren Kuss. Eure Hand auf meiner Brust. Meine Söhne müssen einrücken. Ja, du bist eine arme Frau. Kein Mensch kann dir helfen. Ich habe gespart. Wie viel? 24 Rubel, 70 Kopeken. Und du hast zwei Söhne. 25 kostet schon ein einziger. Auch für mich. Auch für dich. Damit du aber siehst, mit wem du es zu tun hast, mache ich dir den einen frei für 25 Rubel. Den einen? Welchen? Welchen? Wie, Wie könnte ich zwischen ihnen wählen? In 2 Wochen wird mein Boot ihn über die Grenze bringen. Welchen? Welchen? Ich gehe gern zu den Soldaten. Du bist ein Bruder. Ein guter Bruder bist du. Vielleicht kommst du ein halbes Jahr später frei. Nein, ich will gar nicht freikommen. Ich bleibe bei den Soldaten. Ist das mein Sohn? Hab ich diesen Sohn geboren? Und was hört ihr, Nachbar Singer, von eurem Sohn Jonas? Ja, Jonas. Nun dient er bereits seit 3 Jahren dem Väterchen Zar. Ja. Katorak sagt, dass er Unteroffizier geworden ist. Ja. Zum Schluss wird er noch General. Ja, General. Na und Schemariach? Schemariach. Wenn ihn die Grenzsoldaten nur nicht erschossen haben. Wenn er in Amerika wäre, hätte er doch schon längst geschrieben. Und wie wäre er überhaupt nach Amerika gekommen? Er hatte doch nur 2 Rubel in der Tasche. Die Grenzsoldaten haben ihn nicht erschossen. Kaptorak hat genau erzählt, wie es sich zugetragen hat. Er hat uns der Reihe nach alle geküsst. Ich habe ihn gesegnet. Nicht weniger als 3 Tage brauchten sie, bis sie zur Grenze kamen. Eine Stunde vor Mitternacht kamen sie zur Grenzschenke. Dort wartete Kaptorak auf ihn. Und noch eine Anzahl Burschen, die über die Grenze wollten. Kurz nach Mitternacht knallte ein Schuss. Das war das Zeichen. Kaptorak sagte, los. Plötzlich sagte er, niederlegen. Sie krochen über einen Graben. Das war die Grenze. Ihr seid draußen, schrie Kaptorak. Er kam zurück. Und die anderen... Die anderen sind nun in der Fremde. Ja, ja, ja. Miriam, was ist los? Miriam, was ist? Ein Mann sucht uns. Ein Ausländer. Woher weißt du das? Er fragt am Marktplatz nach uns. Er kommt schon hinter mir her. Was, wenn nur kein Unglück ins Haus kommt? Da ist er schon. Oh Gott. Mr. Mendel Singer? Ja, ich bin's. Ich brief. Amerika. Schemaria. Oh, mein teurer Sohn. Bitte nehmen Sie Platz bei uns. Hier, vielleicht darf ich etwas aufwarten. Tee, Limonade, ja, Kaffee, Konfekt. So red doch schon, Vater. Lieber Vater, liebe Mutter. Mutter. Teure Miriam. Und guter Menuchin. Ah, Menuchin. Mein guter Freund Mark. Mac. Bringt euch diesen Brief. Er kennt euch alle aus meinen Erzählungen. Er ist ein Amerikaner und ein Jude ist er auch nicht. Aber er ist besser als 10 Juden. Wir sind sehr gute Freunde. Und also beginne ich euch zu erzählen von Anfang. Bis heute. Zuerst, als ich über die Grenze kam, hatte ich nichts zu essen. Nur 2 Rubel in der Tasche, aber ich dachte mir, Gott wird helfen. Von einer Triestiner Schiffsgesellschaft kam ein Mann. Ich tat ihm leid, er gab mir Arbeit. Ich musste jeden Tag zur Grenze, um die Flüchtlinge abzuholen. Kurz und gut, ich lernte bei meinem Wirt ein hübsches Mädchen kennen. Wiga heißt sie und jetzt ist sie... Eure Schwiegertochter. Ihr Vater gab mir etwas Geld, damit ich ein Geschäft anfange. Und so fuhr ich nach Amerika. Vor 2 Monaten ist Wieger hier angekommen. Wir haben geheiratet und sind sehr glücklich. Mac hat die Bilder in der Tasche. Im Anfang nähte ich Knöpfe an die Hosen. Dann nähte ich Unterfutter in Ärmel. Und fast wäre ich Schneider geworden, wie alle Juden in Amerika. Da aber lernte ich Mac auf einem Ausflug auf Long Island kennen. Von da an begann ich mit ihm zusammenzuarbeiten. Allerhand Geschäfte. Ich versichere die Juden, er die Irländer. Mac wird euch $10 von mir geben. Davon kauft ihr euch etwas für die Reise. Denn bald schicke ich euch Schiffskarten. Mit Gottes Hilfe. Ich umarme und küsse euch alle. Alle, euer Sohn Shemariach. Hier heiße ich Sam. Hier heiße ich Sam. Oh, mein Sohn. Mein teures, einziges Kind. Da sind die Bilder. Ja. Und die $10. Please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dollar. Dies hier ist Shemariach. Shemariach. Und diese Nackte da ist deine Frau? Nicht nackt, Badetrikot. Beach. Strand. Und diese vielen nackten Männer und Weiber, ich meine, doch baden die Männer und die Frauen miteinander? Zusammen. Alle. Oh, das ist herrlich. Strand. Auch ich werde so baden? Mama. Mama. Das ist mein Jüngster. Ja. Wenig zurückgeblieben, aber er wird gesunden. Ja. $10 hat mir mein teurer Sohn geschickt. Er denkt an mich. Wie viel sind $10? Das ist ganz gleich, wie viel $10 sind. Wir werden uns doch nichts dafür kaufen. Warum nicht? In unseren Fetzen sollen wir fahren? Wer fährt und wohin? Nach Amerika. Sam hat es uns doch selbst geschrieben. Sam? Sam ist mein Bruder in Amerika und euer Sohn. Amerika, Bruder. Menuchim! Er kann nicht fahren. Kann Menuchim nicht fahren, so können wir alle nicht fahren. Doch, doch. Wir können fahren und wir werden fahren. Oh ja, wir werden fahren. Goodbye. Mach dir nichts draus, Mendel. Man kann sie ohnehin nicht im Haus zurückhalten. Wird spät, Mendel. Du musst beten gehen. Gut, ich gehe beten. Ich gehe durch das Kornfeld, da verkürze ich den Weg. Menuchim, du kannst nicht fahren. Warum bist du nicht gesund geworden, wie es vor 3 Jahren der heilige Mann versprochen hat? Mama. Mama. Immer noch hast du nur dieses eine Wort. Wer weiß, vielleicht wird es immer bei dem einen bleiben. Nun sag doch endlich auch einmal etwas anderes. Mama. Mama. Na komm, jetzt ist schön. Schlaf, mein Vögelchen, schließ zu den Äugelchen. Was soll das heißen? Wieso kommst du so früh nach Haus? Ich bin zurückgekehrt. Ja? Wir werden nach Amerika fahren. Menuchim muss zurückbleiben. Wir müssen Miriam mitnehmen. Ein Unglück schwebt über uns, wenn wir bleiben. Was soll das heißen? Hast du Trauers, wo wir doch unseren Sohn eben erst wiedergefunden haben? Aber unsere Tochter haben wir verloren. Vom Garten. Im Kornfeld, mit einem Kosaken. Lieber hätte ich sie tot gesehen. Was willst du, Jude? Papiere, gnädiger Herr. Pässe für mich und für meine Familie. Wohin willst du? Nach Amerika. Wie heißt du? Mein Name ist Mendel Mechlowitsch Singer. Ah, Mendel Singer. Aus Zuchnau, stimmt's? Ja. Alte Kundschaft, was? Ja. Wir haben schon miteinander zu tun gehabt. Jawohl, euer Hochwohlgeboren. Damals war deine Frau bei mir. Ich kann mich noch gut an deinen Sohn Schemariach erinnern. Es geht ihm gut drüben, was? Ja, der Kapturak hat eine glückliche Hand. Dem Allmächtigen sei Dank. Was willst du denn drüben in Amerika? Ich fahre meinem Sohne nach. Geld verdienen. Hier geht es mir schlecht. Mein Sohn will, dass wir ihm nachfahren. Herr mit den Papieren. Jawohl, gnädiger Herr. Das Gesuch? Wo ist das Gesuch? Ich kann nicht schreiben, euer Hochwohlgeboren. Das weiß ich, du Depp, dass du nicht schreiben kannst. Und wozu sind wir hier? Wozu erhält der Staat uns für dich, du Esel, weil du nicht schreiben kannst? Jawohl, euer Gnaden. Gib her, ich schreib dir das Gesuch. Dankeschön, euer Hochwohlgeboren. Einen Rubel für den Stempel. Hier, euer Hochwohlgeboren. Einen Rubel für den Stempel. Hier, euer Hochwohlgeboren. Na, und wo bleib ich? Auch Christi Sarg wurde nicht umsonst behütet. Na, ich will dir was sagen. Du verstehst nicht, in Ämtern vorzugehen. Ich werde für dich die Angelegenheit besorgen. Ich danke für die Güte, euer Hochwohlgeboren. Du gibst mir jetzt 10 Rubel Vorschuss? 10 Rubel? Euer Hochwohlgeboren, das kann ich nicht. Das ist schlimm. Das heißt, warte mal. Kapturak weiß im Rat, Kapturak macht alles. Gib mir die Adresse von deinem Sohn in Amerika. Ich schreibe ihm. Wenn dein Sohn wirklich die Absicht hat, euch nach Amerika kommen zu lassen, kann die Antwort und das Geld in 4 Wochen da sein. Hier ist der Brief, da steht auch die Adresse. Geht in Ordnung. Und jetzt gehst du schön nach Hause. Du kannst dich auf Kapturak verlassen. Ja, es ist ein Glück, dass ich euer Hochwohlgeboren hier getroffen habe. Das kannst du wohl sagen. Übrigens, erklär mir einmal, was fahrt ihr Juden denn immer so viel in der Welt herum? Der Teufel schickt euch von einem Ort zum anderen. Unser einer bleibt, wo er geboren ist. Der Teufel jagt euch herum. Der Wille des strafenden Jehova jagt uns herum. Na, schon gut. Ihr seid eben rastlos, ihr Juden. Hörst du manchmal über deinen Sohn Jonas? Ich höre, er versteht was vom Pferden. Er ist ganz anders wie ihr. Ganz anders wie wir. Wenn er kein Jude wäre, wer weiß, vielleicht könnte sogar ein Offizier aus ihm werden. Na? Und deine hübsche Tochter? Hat sie schon einen Geliebten? Alles ist möglich. Die Weiber taugen nichts. Schon gut, schon gut. Ich bitte um Verzeihung, euer Hochwohlgeboren. In meinem ganzen Leben nichts wie Unglück über mich. Mein Leben war immer schwierig, eine richtige Plage, eine Heimsuchung. Und dennoch danke ich jeden Morgen dem Allmächtigen für den neuen Tag, den er mir schenkt. Ja, ich sag immer, auch ein Jude kann anständig und ehrlich sein. Und trotzdem trifft mich das Unglück. Ich weiß nicht, warum Gott mich zum Leiden auserkoren hat. Vor mir gab es Tausende und Tausende, die so gelebt haben und so unterrichtet haben wie ich. Ja, ihr seid sehr zahlreich. Ich Und ich kann sagen, jeder kann sich glücklich schätzen, der von hier wegkommt. Ich habe 3 Söhne im Ausland und der Allmächtige hat ihnen geholfen. Ihr seid eine glückliche Familie, Nachbar Billes. Des Allmächtigen segnende Hand ruht über euch. Auch deine Töchter haben gut geheiratet. Und nun kommt deine Jüngste auch bald an die Reihe. Gelobt sei der Herr des Himmels dafür. Ich komme gerade deswegen. Das junge Paar hat immer noch keine Wohnung. Ja, es ist schwer, hier eine gute Wohnung zu finden. Nun seht, ihr fahrt doch jetzt nach Amerika. Ich werde euer Häuschen kaufen. Ich gebe auch nicht weniger dafür wie ein anderer. Gestern hat man uns schon 1000 Rubel dafür geboten. Ich gebe auch so viel dafür. Ihr gebt's doch lieber mir, wie einem Fremden, ne? Ja, ja. Für 1000 Rubel verkaufe ich euch das Haus, Nachbar. Na, na, was sagst du dazu, Nachbarsinger? Ich hab mir's anders überlegt. Ich verkaufe das Haus nicht. Du wirst es dir einmal nicht anders überlegt haben. Weißt du, Deborah, dass Menuchim zurückbleiben muss? Bei wem wird er bleiben? Billes Tochter heiratet den Musiker Vogel. Bis sie ein Kind bekommen, können die jungen Leute Menuchim behalten. Dafür geben wir ihnen die Wohnung und wir nehmen kein Geld. Mit Gottes Hilfe wird er bald ganz genesen. Dann kommt mein Sohn Schemariach und holt ihn. Oder er schickt jemanden her, ihn zu holen. Wie? Ich will's mit meinem Schwiegersohn besprechen und mit meiner Tochter. Ich sag euch Bescheid. Ist es schon für dich eine ausgemachte Sache, dass Menuchim zurückbleibt? Es sind noch ein paar Wochen mindestens bis zu unserer Abreise. Bis dahin tut Gott vielleicht ein Wunder. Ja, wenn Gott ein Wunder tun will, so wird er es dich nicht vorher wissen lassen. Man muss hoffen. Fahren wir nicht nach Amerika, so geschieht ein Unglück mit Miriam. Fahren wir nach Amerika, so lassen wir Menuchim zurück. Der Rabbi von Kluczyk hat gesagt, verlass ihn nicht, bleib bei ihm, als wenn er ein gesundes Kind wäre. Und ich soll nicht bei ihm bleiben? Da sollen wir Miriam allein nach Amerika schicken. Menuchim ist so krank, dass ihm allein nur ein Wunder helfen kann. Hilft ihm aber ein Wunder, so kann er uns folgen. Denn Amerika ist zwar weit, aber es liegt dennoch nicht außerhalb dieser Welt. Der Rabbi von Kluczyk hat schon Blinde sehend gemacht und Gelähmte erlöst. Für Wunder muss man Glück haben. Ja, und Mendelsingers Kinder haben kein Glück. Kinder eines Lehrers. Kinder eines Lehrers. Und wenn er heute oder morgen gesund wird? Wenn er gesund wird, fährt er mit uns. Wenn du ein vernünftiger Mensch wärst, so würdest du morgen nach Kluczyk fahren und den Rabbi um Rat fragen. Ich? Was soll ich bei deinem Rabbi? Kein Mensch braucht einen Vermittler zu Gott. Er erhört unsere Gebete, wenn wir nichts Unrechtes tun. Wenn wir aber Unrechtes tun, kann er uns strafen. Wofür straft er uns jetzt? Haben wir Unrecht getan? Warum ist er so grausam? Du lässt das, Deborah. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht länger reden mit dir. Menuchim, was soll ich mit dir machen? Vielleicht könnte ich dich in einen Sack nähen. Nein, vielleicht würden die Zollbeamten mit ihren langen, spitzen Spießen hindurchstechen. Ich habe das von Leuten gehört. Sie tun das mit dem Gepäck der Reisenden. Mama. Mama. Oh. Nichts wird aus dir. Nichts wird aus dir. Zeit? Wohin willst du jetzt wieder gehen? Warum bleibst du nicht zu Hause wie jedes andere anständige Mädchen? Was soll ich zu Hause? Immer nur das Gejammer dieses idiotischen Menuchim mit anhören? Miriam. Miriam, der Vater ist böse. Lass ihn böse sein. Dein Mendelsinger. Was sind das für Reden? Du sprichst von deinem Vater, als wäre er ein Fremder. Als wärst du nicht sein Kind. Lass ihn allein, den Mann. Und fahr mit mir nach Amerika. Lass Mendelsinger den Lehrer Und Menuchim, den Idioten, lass sie hier. Ich verstehe dich nicht. Dein Vater will fahren. Wir müssen ja, wir fahren ja deinetwegen, weil du... Weil du... Weil ich mich mit Kosaken abgebe. In Amerika werde ich erst recht tun, was ich will. Weil du einen Mendelsinger geheiratet hast, muss ich nicht auch einen Mendelsinger heiraten? Hast du denn einen besseren Mann für mich? Hast du eine Mitgift für deine Tochter? Gott im Himmel, was ist aus dir geworden? Ich weiß nicht. Ich erstick in dieser Luft. Mutter, nachts ging ich nackt, nur mit einem Hemd bekleidet vor die Tür, um die Nacht einzuatmen, die Sterne in mich aufzunehmen. Aber die Sterne sind so weit und so fern. Ich dachte dabei an die Liebe und an mein Hochzeitsbett. Und am Sabbat, als ich in meinem weißen Kleid über den Marktplatz ging, erzitterte mein Herz vor Freude, wenn die Herren aus der Stadt mir nachsahen und ich sie sagen hörte, seht euch dieses entzückende Judenmädel an. Und dann habe ich gemerkt, dass in der Dämmerung, wenn die Sonne dort weit weg untergeht, drüben in der Kaserne die Kosaken zu singen anfangen. Eine ganze Kompanie von Kosaken sang, jede Nacht dasselbe Lied. Wie schön bist, mein Geliebter, wie sehr liebe ich dich. Und ich wusste, für mich sangen die Kosaken, 100 Männer sangen für mich. Und dann kam Stepan. Ich spürte schon lange, ein Unglück bricht über uns herein. Und dann habe ich erfahren, dass es auch andere Männer gibt, nicht nur die Juden. Manchmal, als ich über die Gasse ging, spürte ich die Augen der Offiziere hinter mir. Oh. Ja, manchmal ging mir der eine oder der andere nach. Warum hast du nie mit mir über diese fürchterlichen Sachen gesprochen? Ach. Mutter, du hättest mich ja doch nicht verstanden. Ich kann ohne Liebe nicht leben. Denk an dein Leben und sag mir, ob ich Unrecht habe. Mein Leben. Was war mein Leben? Ich habe mich immer nur geplagt. Am Freitag rieb ich den Boden, bis er so gelb wurde wie Safran. Ich habe gekocht, gewaschen, reingemacht und Eich erzogen. Hab gebetet und gezittert für Menuchim. Ich bin in den Friedhof gepilgert, bei Sonne und bei Regen. Ich habe meinen Kopf an die bemoosten Steinflöcke geschlagen, die über die Gebeine unserer Mütter und Väter errichtet sind. Du siehst, was es dir geholfen hat. Unendlich, schlaflos und unerträglich waren meine Nächte. Miriam, eines Morgens erwachte ich früher wie dein Vater. Ich entdeckte die weißen Haare in seinem schwarzen Bart. Ich sprang zum Spiegel und suchte nach weißen Haaren auf meinem Kopf. Ich sah meine schlaffe Brust. Mendel erwachte. Fremd sah mich an. Warum schläfst du nicht? Seit diesem Tag hörte die Lust auf zwischen uns. Siehst du, Mutter? Ich will kein solches Leben. In Amerika darf man lieben. Die hohen Häuser verbergen einen besser als die Kornfelder. Ich bleibe nicht in Zuchnow, Mutter. Ich fahre nach Amerika. Hörst du? Ich muss jetzt gehen. Schon wieder. Du kannst nicht zu Hause bleiben. Mich tötet die Langeweile. Wir werden dir einen Kosaken vors Haus stellen, dir zuliebe, damit er dich unterhält. Ihr Kosake wartet. Lass sie, Mendel. Vielleicht hat sie nicht so Unrecht. Vielleicht hat sie gar nicht so sehr Unrecht. Und das sagst du? Ja, das sag ich. morsch ist unser Haus. Wie morsch muss es schon die ganze Zeit gewesen sein. Es ist morsch gewesen und man hat es nicht gewusst. Hier habe ich sie geboren. Hier habe ich sie gesäugt. Und nun verstreut sie mir der Wind. Und es bleibt mir nichts. Nur dieser eine verkrüppelte kleine Sohn. Deborah, Miriam, wozu geht ihr auch auf so eine lange Reise? Du weißt es ja, wir fahren zu meinem Sohn. Steht sich's auch dafür. Wie viel Land hat denn dein Sohn in Amerika? Nicht einen einzigen Fußbreit. Nein, was zum Teufel fahrt ihr denn überhaupt hin zu ihm? So weit bis ans Ende der Welt. Mein Sohn ist doch ein Kaufmann. Na, da siehst du's. Der Jud macht doch dort nur immer wieder Geschäfte. Das hätte er auch hier machen können. Chametskin spricht keinen Unsinn. Du weißt doch, er musste fort wegen des Militärs. Hat er wenigstens ein paar gute Pferde? Doch ziehen doch nicht Pferde den Wagen, Onkel Chameskin. Eine Maschine zieht ihn. Automobil. Und ihr glaubt das? Ja. Denn mich werdet ihr natürlich nicht zum Narren halten. Also Chameskin, red nicht zu viel. Schlag lieber noch zwei Nägel in die Kiste. Ja. Und wie heißt dem Väterchen Zar in Amerika? Amerika ist ein freies Land. Dort gibt es keinen Zar, Chameskin. Schon wieder redet ihr Unsinn. Wenn es keinen Zaren gibt, wessen Bild steht dann auf den Münzen? Selbst die Japaner haben einen Zar und dabei sind das doch keine Menschen, sondern nur dreckige gelbe Affen. Du darfst andere Völker nicht herabsetzen, Chameskin. Jedes menschliche Geschöpf ist gleich vor dem Thron des Allmächtigen. Was weißt du, was es noch alles auf der Welt gibt? Du siehst doch nicht weiter, wie das Dach deines Stalles reicht. Na, aber so einen Stall gibt es auch nirgends auf der Welt, selbst nicht in Amerika. In Amerika? Onkel Chameskin, dort sind die Wände der Ställe mit weißen Kacheln ausgelegt. Wie hier die Küche der Gräfin. Sie sind elektrisch beleuchtet, Onkel Chameskin. Wie hier das Hotel. Und was steht denn drin, wenn es dort keine Pferde gibt? Oh, Automobile, Onkel Chameskin. Ja? Automobile. Dort haben sogar die Knechte eigene Automobile. Meine Seele. Ich möchte nicht in einem Lande leben, wo man in den Ställen Maschinen hält statt der Pferde. Zwar, ich denke, das sind nur alles Ammenmärchen. Aber Onkel Chameskin, ich habe dir schon... Also, das ist schon gut, schon gut. Rasch, Chameskin, eilen wir uns. Da ist schon Billes. Und wir müssen doch noch das Inventar machen über die Sachen, die wir Ihnen übergeben wollen. Wo ist das Inventar? Wo ist es, wo ist es? Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht vor dieser vielen Arbeit. Und dich, Mendel, dich kann man doch wieder zu gar nichts brauchen. Aber das Inventar habe doch ich gemacht. Überzeugt euch selber. Ich habe nichts aufgeschrieben, was nicht hier wäre. Von Sinn von überzeugt. Wir sind alle ehrlich und rechtschaffene Leute. Wir benötigen keine Schrift. Natürlich. Meine nicht. Tochter Rebecca und mein Schwiegersohn Vogel bekommen dies Haus zur Benutzung. Dafür müssen sie mir noch im Aufziehen. Ist es so? So ist es. Nee, müssen wir nicht doch noch einen Vertrag aufsetzen? Es genügt. Wir sind anständige Leute. Dass ihr mir nur ja recht Obacht gebt auf meinen armen kleinen Sohn. Seien Sie nur ganz beruhigt, Frau Singer. Meine Tochter wird ihn pflegen, als wäre sie ihr eigenes Kind, bis er gesund wird und ihr jemand aus Amerika herschickt, ihn abzuholen. Mama. Mama. Ja, hier ist das Inventar. Na, ich muss nicht erst nachzählen, es wird schon alles stimmen. Das Bettzeug. 6 Polster, 6 Leintücher, 6 blau-rot karierte Überzüge nehme ich mit. Ein Strohsack und Menuchens Bettwäsche lasse ich hier. Liegt alles in der Kommode. 8 Hemden, 3 Nachthemden, 6 Paar Strümpfe, 2 wollene Unterhosen, 1 Paar Stiefel. Außerdem die Schuhe, die er anhat. Ach, mein Liebling. Mein armer Liebling. Das sind die reinen Geschirrtücher und die Handtücher auch. 6 Stück von allem. Ist alles da? Aber ja. Sie müssen nicht immer so akkurat sein, Onkel Singer. Ordnung muss sein. Hier ist das Porzellan. Suppenschüssel und die Fleischschüssel. 6 große Teller, 6 kleine, 6 Teller aus Glas für das Fette und 6 noch separat für das Milchige. Verwechselt sie nur nicht um Himmels Willen. Oh, das ist doch gar nicht so wichtig. So gebietet es unsere Religion. Um meine Töpfe und mein eisernes Geschirr, die stehen da ganz unten. Oh, Mutter, hör auf. Willst du aus Amerika noch herüberkommen, ist dir absurd. Ach, Amerika, Amerika. Was ist das für ein wunderbares Land? Wisst ihr, dass es dort mehr Millionäre gibt wie hier arme Menschen? Was? Dort haben alle Leute Geld, nicht nur die Adligen, die Generäle und die Gouverneure. Und die Kaufleute dort, die sind reicher als hier die Prinzen. Oh. Und wie sie leben... Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass jeder Mensch ein Telefon hat. Man kann aus einer Stadt in die andere hinübersprechen, sogar von einem Land in das andere. Was er nicht sagt. Oh, und wie ehrlich sie sind, diese Amerikaner. Was sie mal ausgesprochen haben, das ist so wahr wie die Schrift. Sie sind alle Brüder, ungeachtet dessen, in welcher Kirche sie Gott preisen. Und die Kunst, die Musik. Dort gibt es die besten Kapellmeister, die besten Sänger, die größten Musiker. Die Metropolitan-Opera, das ist die größte Oper der Welt. Ach, wenn ich noch mal hinaus könnte nach Amerika. Ja. Oh, ja. Chameskin ist da. Mit seinem Wagen. Schon gut. Du kannst anfangen, die Sachen hinauszutragen. Ja, ja. Ich mach schon. Jetzt geht es langsam ans Abschied nehmen. Zum Abschied trinken wir von diesem Schnaps. Der ist nur für Männer. Grün-gelb ist seine Farbe. Ich habe ihn selbst gebrannt und durch getrocknete Pilze gesiebt. Daher ist er nicht nur stark, sondern auch etwas bitterlich im Geschmack. Viel Glück, Nachbarsinger. Menuchim. Menuchim. Wein nicht, Mutter. Damit kannst du nichts mehr ändern. Es hilft dir nicht. Es wird ihm genauso gut gehen wie bisher. Wir gehen für ewig. Das sollte Sie doch gerade freuen, Frau Deborah. Sie fahren doch zu Ihrem Sohn und in die Freiheit. Aber diesen meinen armen Sohn muss ich verlassen. Meinen teuersten. Ich habe alles auf den Wagen geladen. Wir können fahren. Wo ist Kapturak? Der wartet im Wirtshaus. Dann nehmen wir Abschied von Menuchim. Menuchim. Regen Sie sich doch nicht so auf, Frau de Boer. Komm, Deborah. Mama! Mama! Mama! Mama! Stadt, dieses New York. Seit Jahren wohnen wir hier und ich werde mich nicht an sie gewöhnen. Immer und überall bist du voller Klagen, Deborah. Ja, du hast es leicht. Den ganzen Tag sitzt du hier über deinen Büchern. Ja. Was soll ich aber sagen? Was willst du? Du bist sehr elegant. Du hast ein schönes Seidenkleid. Ich habe es von meinem teuren Sohn geschenkt bekommen. Ja, du trägst eine güldene Kette um den Hals. Du erinnerst mich darin an eines der Lustweiber, von denen manchmal die heiligen Schriften erzählen. Oh, Mendel, schäm dich. An solche Sachen denkst du, wo ich nicht weiß, wo mir vor lauter Sorgen mein Kopf steht. Was für Sorgen hast du schon wieder? Das Leben verteuert sich von Jahr zu Jahr. Die Karotten verringern sich, die Eier werden hohl, die Kartoffeln erfrieren, die Suppe ist wässrig, die Karpfen sind schmal, die Hechte sind kurz, die Enten sind mager, die Gänse hart und die Hühner ein Nichts. In New York. In New York, genau wie in Zuchnow. Zum Glück aber hat der allmächtige Schemariach geholfen. Er verdient sehr gut. Aber seine Frau Wiga treibt großen Luxus. Wiga ist eine brave und gütige Frau. Schweig, Deborah. Schemariach hat uns hierher gebracht, damit wir alt werden und sterben in seiner Nähe. Seine Frau ehrt uns beide, wie es sich gehört. Was willst du noch, Deborah? Ich weiß es nicht. Ich finde mich nicht zurecht. Ich weiß nicht, was mir fehlt. Ich habe gehofft, in Amerika das alte Leben und Menuchim zu vergessen. Aber dieses Amerika ist keine neue Welt. Es gibt mehr Juden hier als in Klutschisk. Habe ich den weiten Weg über das große Wasser nehmen müssen, um wieder nach Klutschisk zu kommen? Du lebst hier wie eine Hochwohlgeborene. Du fährst hier mit der Untergrundbahn und besuchst das Kino. Aber wir haben kein Grammophon. Diese Gasse hier ist immer dunkel. Und niemals scheint die Sonne zum Fenster herein. Zu Hause gab es wenigstens Luft und Licht. Denk nicht immer nur an dich. Amerika hat Miriam gut getan. Sie ist ein vornehmes Fräulein geworden. Sie trägt einen Hut und Seidenstrümpfe. Ein braves Mädchen ist aus ihr geworden. Sie verdient. Sie geht zwar mit Mack, aber Mack ist schließlich doch kein Kosak. Nee. Er ist der beste Freund Schemarians. Es ist wahr, er ist besser als 10 Juden. Er hat auch den Vorteil, dass er keine Mitgift verlangt. Na, siehst du. Mendel, sollen wir nicht umkehren, Menuchim sehen? Ja, und das Geld, und der Weg, und wovon leben? Glaubst du, dass Schemariach so viel geben kann? Er ist ein guter Sohn, aber er ist nicht Vanderbilt. Jetzt ist ohnehin wieder Krieg drüben in Europa. Menuchim werden wir hier wiedersehen, wenn er gesund werden sollte. Good evening, Papa. Good evening, Papa. Guten Abend, Mama. Guten Abend. War das heute ein Betrieb im Geschäft? Ist der Miriam wenigstens freut nach Amerika? Oh ja. Herrlich ist das Leben hier. Immer wieder denke ich mir, es ist nur ein Traum. Ich habe hier in Suchner viel von den Wundern gehört, aber ich habe nicht geglaubt, dass man nur auf einen Knopf drücken muss und dann läutet es. Naja, man muss nur andrehen und dann wird es Licht oder dunkel. Ich hebe einen Hörer auf und kann mit Leuten sprechen, die woanders sind. Und aus einer Kiste kommt Musik. Grammophon. Und das Kino. Und das Tanzen. Ja, und Mac. Ja. Ja, Mac ist lieb. Aber alle anderen sind auch lieb. Sie kommen ins Geschäft. Lauter feine, elegante Herren. Lauter gute Anzüge. Glatt rasierte Gesichter. Lauter Kosaken. Überall gibt es Kosaken. Ja, ach, leichtsinnige Reden. Du warst immer leichtsinnig. Du wirst Amerika nie verstehen. Hallo, die Kinder. Papa, Wiga. Hallo, Miriam. Wie geht's dir, Sam? Und dir, Wiga? Wunderbar, Mama. Und wie geht es meinem geliebten kleinen Enkelkind? Oh. Mark Lincoln. Warum habt ihr nicht auch mitgebracht? Ja. Das Wetter ist schön heute. Wir haben ihn in den Park geschickt. Und sei still, Wiga. Jetzt haben wir Wichtigeres zu besprechen. Ich habe euch eine sehr wichtige Mitteilung zu machen. Ja, auf dem Himmel. Was ist schon wieder passiert? Vater, wir haben mit einem Schlag 15.000 Dollar verdient. Wie viel ist das in Rubel? Der Allmächtige hat dir dazu verholfen, mein Sohn. Jetzt könnt ihr euch eine neue Wohnung nehmen am River. Jawohl, und auch einen Salon werden wir haben. Wir kaufen neue Möbel und Mac Lincoln bekommt Klavierunterricht. Unser Grammophon schenken wir euch. Endlich. Nun braucht Miriam es nicht jedes Mal herüberzuschleppen, ja, wenn sie ein bisschen Musik hören will. Ich freue mich, Sam. Über die Kinder nicht. Sieh mal, mein Sohn, könnte ich jetzt nicht ein wenig nach Hause fahren? Von Menuchim hört man noch immer nichts. Menuchim. Im letzten Brief von Billes war kein Wort über ihn. Was glaubst du, wenn ich hinüberführe, ihn anzusehen? Ja, jetzt können wir daran denken, dass sie ihn herüberholen. Wenn es möglich wäre, Menuchim hierher zu bringen, hier würde er sofort gesunden. Ja. Die Medizin in Amerika ist die beste in der Welt. Ja, gerade habe ich in der Zeitung gelesen. Man heilt solche Krankheiten mit Einspritzungen. Einfach mit Einspritzungen. Was du nicht sagst. Ich werde Menuchim sehen. Aber Vater, holen kannst du ihn nicht. Die Fahrt ist beschwerlich und in Europa ist jetzt Krieg. Wir wollen die Sache anders managen. Jetzt wollen wir noch nicht davon reden. Warte ein paar Wochen. Im Vertrauen gesagt, Mick und ich, wir haben jetzt größere Geschäfte vor. Warte noch ein paar Wochen. Ich konnte Jahre hindurch warten. Da werde ich auch noch ein paar Wochen warten können. Hello, good evening, everybody. Hello, Meg. Good evening, Mrs. Singer. Good evening, Mr. Singer. Good evening, Mr. Mike. Good evening, Miriam. Guten Abend, Meg. Haben Sie schon von dem Geschäft gehört? $15,000 netto. Ich danke Ihnen, Mr. Mack. Oh, gerne geschehen. Ich bin eigentlich gekommen, weil mit der Abendpost ein Brief gekommen ist. Ins Büro. Was ist los? Aus Russland. Aus Russland. Vom Billes. Ein Glück bringt das andere. Der Allmächtige sei gelobt. Er helfe uns weiter. Oh, Amen. Öffne doch, Vater. Lies doch. Ja, nur lies, komm. Lieber Nachbar Singer. Der sagt ja immer noch Nachbar. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Menuchim fängt plötzlich zu sprechen an. Oh, gütiger Gott. Der Doktor hat ihn gesehen. Er konnte es nicht glauben. Eines Tages, es war Donnerstagnachmittag, er war allein zu Hause, fiel ein brennendes Scheit aus dem Ofen. Großer Gott, er hätte verbrennen können. Er ist doch nicht verbrannt. Lies weiter. Menuchim lief auf die Straße, er kann auch schon ganz gut laufen und schrie, es brennt. Und seit damals spricht er ein paar Worte. Oh, guter Gott. Übrigens war euer Sohn Jonas hier auf Urlaub. Jonas. Auch er schreibt euch auf der anderen Seite. Ja. No, dreh um und lies. Mach doch und Mendel. Lieber Vater. Liebe Mutter. Lieber Bruder. Und liebe Schwester. Ihr seid also in Amerika. Es hat mich getroffen wie der Blitz. Es geht mir sehr gut. Alle sind gut zu mir und ich bin gut zu allen. Besonders gut bin ich zu den Pferden. Ich kann reiten wie der beste Kosak und im Galopp mit den Zähnen ein Taschentuch vom Boden heben. Sollte einmal einer von euch herüberkommen, so könnt ihr mich sehen. Es wäre meine größte Freude, Schemariach in diesem Leben noch einmal zu sehen. Wir sind ja zusammen aufgewachsen. Ein braver Bursch, der Jonas. Wir haben hier Krieg und ihr müsst vorbereitet darauf sein, dass ich sterbe, so wie ich darauf vorbereitet bin, denn ich bin Soldat. Aber seid nicht traurig, vielleicht bleibe ich am Leben. Euer Sohn Jonas. Jonas. Menuchim. Wein nicht, Deborah. Der Allmächtige hat uns geholfen. Menuchim spricht. Der Rabbi hatte recht. Ja. Und der Schmerz macht ihn weise, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Er muss schon ein ganz erwachsener junger Mann geworden sein. Er ist 16 vorbei. Jonas war immer gern Soldat. Er liebt die Pferde mehr als uns. Er ist noch jung. Es ist vielleicht ganz gut, dass er die Pferde so gern hat. Ja. Das hat er sicher nicht von dir, Mendelsinger. Nein, von mir sicherlich nicht. Und wie soll mir noch immer rüberkommen? Nächsten Monat holt ihn jemand. Meg oder ich? Ja. Das ist schon alles gut. Hört doch mal. Still, hört doch mal. Wir gehen in den Krieg. Natürlich gehen wir. Warum? Nieder mit den Deutschen. Hoch der Krieg. Den einen Sohn habe ich dem Zaren gegeben. Es wäre genug an dem einen. Der Zar ist nur der Zar, aber Amerika ist nicht Russland. Amerika ist das Vaterland. Komm, Sam, gehen wir. Bleib bei mir, Sam. Bleib bei mir. Wir wollen doch nur auf die Straße. Komm doch mit, hallo. Sam dürfte nicht fortgehen. Amerika ist das Vaterland. Amerika ist das Vaterland. Der Krieg eine Pflicht. Dennoch bin ich der Vater. Ich hätte ein Wort sagen können. Bleib, Sam, hätte ich sagen müssen. Nun ist Jonas bei den Soldaten. Wer weiß, was aus Menuchim geschehen wird. Du hast eine Frau und ein Kind und ein Geschäft. Bleib, Sam. Vielleicht wäre er geblieben. Du verstehst nichts davon, Mendel. Wer weiß, was wird. Vielleicht ist Jonas schon gefallen. Er stürzt mit seinem Pferd und bleibt im Stacheldraht hängen. Und mein Haus in Zuchnow brennt. Menuchim liegt im Winkel und wird verbrannt. Und Sam töten die Deutschen. Du benimmst dich wie ein russischer Jude. Ich bin ja nichts anderes als ein russischer Jude. Die Flammen. Meine Kinder verbrennen. Gott im Himmel, erbarme dich unser. Gelobt sei Gott im Himmel dafür. Vielleicht bekommen wir jetzt endlich Nachricht von Jonas. Du solltest wieder an das Rote Kreuz schreiben. Was soll ich so viel schreiben? Ich habe vor 4 Monaten geschrieben und sie haben geantwortet, Jonas ist verschollen. Vielleicht hat man ihn seither gefunden. Vielleicht ist er aber gestorben. Warum glaubst du immer das Ärgste, jetzt wo der Krieg doch schon aus ist? Alles ist möglich, aber... Ich glaube nicht mehr an Gutes. Wir haben kein Glück. Uns straft der Allmächtige. Unser Leben war voller Not und ohne Sinn. Weil nicht die Wärme der Liebe in uns war, sondern zwischen uns der Frost der Gewohnheit. Ja. Alles starb um uns, alles vergümmerte und wurde verdorben. Ich esse und trinke, Ich bete und atme, aber meine Hände sind welk. Mein Herz ist leer. Ich bin nicht Mendelsinger, ich bin der Rest von Mendelsinger. Amerika hat uns nicht geholfen, Amerika hat uns getötet. Mendel, was redest du? Was bei uns Tag war, ist hier Nacht. Was bei uns Leben war, ist hier Tod. Der Sohn, der bei uns Schemariach hieß, hat hier Sam geheißen. Aber Sam kommt nicht zurück und schreibt auch keinen Brief mehr. Er wird schreiben, er wird zurückkommen. Was willst du mit diesem ewigen Gejammer? War es vielleicht besser, zu Hause in Zuchen? Ja, es war besser. Zu Hause ist es immer besser. Vor unseren Fenstern standen die Kornfelder mit den goldenen Schlüsselblumen auf den grünen Wiesen. Ja. Friede war dort, Jugend war dort und die Armut. Jonas ist dort. Man hätte bleiben sollen. Die Kinder lieben, die man unterrichtet. Die Pferde lieben, den Schnaps trinken. In den Wiesen schlafen, Miriam mit Kosaken gehen lassen und Menuchim lieben. Ich hab Menuchim immer geliebt. Darum hat Gott uns gestraft. Miriam! Miriam, um die Zeit bist du nicht im Geschäft. Ich bin gekommen, weil... Warum? Mac ist zurückgekommen und... Ein Unglück ist geschehen. Er hat Sams Uhr gebracht und die letzten Grüße. Mutter! An meine Mutter! Du hast es gut, Deborah. Der Herr hat Mitleid mit dir gehabt. Mit mir hat er kein Mitleid. Ich bin ein Toter und lebe. Aber er ist der Herr. Er weiß, was er tut. Deborah, wenn du kannst, bete für mich, dass man mich auslösche aus dem Buche der Lebenden. Ich bin schuld an allem. Du bist mein Vater, ich kann es dir erzählen. Ich liebe Mac. Ich liebe Mac. Ich liebe Mac. Aber ich habe ihn betrogen. Mit allen habe ich geschlafen. Mit allen, die kamen. Mit allen. Mit Stepan. Mit Boris. Mit Ivan. Mit Mac. Mit Harry. Mit Ben. Mit Mac. Alle sind Stepan. Alle sind Kosaken. Alle. Alle. Anstalt. Von Miriam. Was sagen die Ärzte? Es gibt jetzt viele solche Fälle, sagen sie. Der Krieg und das Unglück der Welt, es ist eine schlimme Zeit. Sie ist verrückt. Sie konnte nicht ohne Männer auskommen. Hm. Ah, sie ist verrückt. Sie spricht nur manchmal irre. Die Arme. Gut, dass Deborah das nicht mehr erlebt hat. Der Teufel ist in sie gefahren. Gott kann ihr noch helfen. Hast du schon gesehen, dass Gott einem Mendelsinger geholfen hätte? Früher hast du immer vertraut auf seine Allmacht. Früher, ja. Früher, da habe ich mich gefügt und habe vertraut und geglaubt. Aber seitdem der Schmerz in mich gezogen ist, seitdem glaube ich nicht mehr. Wir werden deine Schmerzen heilen, Papa. Euer Trost klebt auf meinen Wunden wie ein unnützes Pflaster, das nicht heilt, nur bedeckt. Trotzdem kannst du nicht allein hier in der Wohnung bleiben. Du musst uns... Ich will allein sein. Die Nachbarn sind gut zu mir in den Tagen meiner Trauer. Ich brauche niemanden. Auch die furchtbarsten Wunden heilen zu. Tag für Tag hab ich's versucht. Ich hab den Gebetmantel zusammengefaltet, die Gebetriemen aufgerollt und um den Kopf geschlungen, das Gebetbuch aufgeschlagen, um und um geblättert und wieder zugeklappt. Das Beten hilft mir nicht, es hat mich vor nichts bewahrt. Ja. Und jetzt, wo ich dich segnen müsste, wie ein Kind, das einen schweren oder einen sehr glücklichen Weg gehen will, einen neuen Weg, jetzt traue ich mich nicht, dich zu segnen. Mein Segen könnte dir zum Fluche werden. Geh nach Hause und vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Aus ist es mit dir, Mendelsinger. Er hat keinen Sohn, er hat keine Tochter, er hat kein Weib, er hat keine Heimat, er hat kein Geld. Gott sagt, ich habe Mendelsinger gestraft. Wofür straft er? Gott, warum nicht Lämmel den Fleischer? Was ist mit dir, Mendel? Komm, beruhige dich. Schau, Mendel, sei vernünftig. Lästere nicht, Mendel. Du weißt besser als ich, denn du hast viel mehr gelernt, dass Gottesschläge einen verborgenen Sinn haben. Wir wissen nicht, wofür wir bestraft werden. Ich weiß es, Skowronek. Gott ist grausam, und je mehr man ihm gehorcht, desto strenger geht er mit uns um. Versündige dich nicht, Mendel. Er ist mächtiger als die Mächtigen. Mit dem Nagel des kleinen Fingers kann er ihnen den Garaus machen. Aber er tut's nicht. Nur die Schwachen, die vernichtet er gern. Aber Mendel, ist es richtig. Die Schwäche eines Menschen reizt seine Stärke. Und der Gehorsam weckt seinen Zorn. Er ist ein grausamer Richter. Befolgst du die Gesetze, so sagt er, du habest sie nur zu deinem Vorteil. Verstößt du nur gegen ein einziges Gebot, so verfolgt er dich mit 100 Strafen. Willst du ihn bestechen, so macht er dir einen Prozess. Und gehst du redlich mit ihm um, so lauert er auf die Bestechung. In ganz Russland gibt es keinen böseren Richter. Erinnere dich, Mendel, erinnere dich an Hiob. Ihm ist Ähnliches geschehen wie dir. Er saß auf der nackten Erde, Asche auf dem Haupt, und seine Wunden taten ihm so weh, dass er sich wie ein Tier am Boden wälzte. Auch er lästerte Gott. Und doch war es nur Prüfung gewesen. Genau so. Mendel, was wissen wir, was oben vorgeht? Ja, vielleicht kam das Böse vor Gott und sagte wie damals, man muss einen Gerechten verführen. Und der Herr sagte, versuch es nur mit Mendel, meinem Knecht. Ja, und da siehst du auch, dass dein Vorwurf ungerecht ist. Denn Hiob war kein Schwacher, als Gott ihn zu prüfen begann, sondern ein Mächtiger. Und doch, du warst kein Schwacher. Ja, dein Sohn hatte ein Kaufhaus. Ja. Ein Warenhaus. Ja. Er wurde reicher von Jahr zu Jahr. Dein Sohn Menuchin wurde beinahe gesund und fast wäre er auch nach Amerika gekommen. Du warst gesund, dein Weib war gesund und deine Tochter war schön und nun bald hättest du einen Mann für sie gefunden. Warum zerreißt du mir das Herz, Kowronek? Warum zählst du mir auf, was alles gewesen ist, jetzt, da nichts mehr ist? Unsere Wunden sind noch nicht vernarbt und schon reißt er sie auf. Vielleicht hast du Gottes Pläne zu stören versucht, weil du Menuchim zurückgelassen hast. Ein kranker Sohn war dir beschieden und ihr habt getan, als wäre es ein böser Sohn. Und was willst du mit Hiob? Habt ihr schon wirkliche Wunder gesehen? Ja. Mit euren Augen? Ich weiß nicht. Ich, Wunder, wie sie am Schluss von Hiob berichtet werden? Obwohl der Allmächtige alles kann, so ist doch anzunehmen, dass er die ganz großen Wunder nicht mehr tut, weil die Welt ihrer nicht mehr wert ist. Und sollte Gott sogar bei dir eine Ausnahme machen, so stünden dem die Sünden anderer entgegen. Denn die anderen sind nicht würdig, ein Wunder bei einem Gerechten zu sehen. Und deshalb musste Lot auswandern. Und Sodom und Gomorra gingen zugrunde und sahen nicht das Wunder an Lot. Heute aber ist die Welt überall bewohnt. Und selbst wenn du auswanderst, Mendel, werden die Zeitungen berichten, was mit dir geschehen ist. Also muss Gott heutzutage nur mäßige Wunder vollbringen. Aber sie sind groß genug. Gelobt sei sein Name. Amen. Alle Jahre habe ich Gott geliebt und er hat mich gehasst. Alle Jahre habe ich ihn gefürchtet. Jetzt kann er mir nichts mehr machen. Alle seine Pfeile haben mich schon getroffen. Er kann mich nur noch töten. Aber dazu ist er zu grausam. Ich werde leben. Aber seine Macht ist in dieser Welt und in der anderen. Wehe dir, Mendel, wenn du tot bist. Ich habe keine Angst vor der Hölle. Oh, meine Haut ist schon verbrannt, meine Glieder sind schon gelähmt und die bösen Geister sind meine Freunde. Mendel. Alle Qualen der Hölle habe ich schon gelitten. Gütiger als Gott ist der Teufel, nur ist er nicht so grausam. Ich habe keine Angst vor Gott. Ich hasse ihn. Ich verachte ihn. Ich hasse ihn. Hasse ihn. Mendel, die Rosinen sind noch nicht eingelegt. Wo sind die Heringe, Mendel? Wo ist der Korkenzieher? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Mendel, du bist ganz vertippt. Man kann dich zu nichts mehr brauchen, Mendel. Du verdienst nicht einmal den Gnadenbrot. Mendel? Früher war ich der Herr Singer. Du bist nie da, wenn man dich braucht. Nachmittag habe ich selber das Geschirr abwaschen müssen. Ich habe dich umsonst gesucht. Du warst nicht in der Wohnung, nicht im Geschäft. Wo warst du, Mendel? Ich dachte, heute ist Zederabend, Ostern. Ich bin ein wenig hinüber ins italienische Viertel und habe dort Schweinefleisch gegessen, um Gott zu ärgern. Ach, Herrgott im Himmel, bist du immer noch nicht fertig mit dem Aufräumen? Die Gäste werden gleich da sein. Seien Sie nicht so mit mir, Frau Skowronek, ich bin nicht taub. Du rührst ihn nicht und hast immer Zeit. Ich habe weniger Zeit als Sie, Frau Skowronek. Ich bin ja älter als Sie. Maulen, das kannst du. Da kommt schon mein Schwiegersohn, der Frisch und mein Mann. Was kommst du jetzt schon? Es ist gleich sehr. Guten Abend. Danke, Fritz. Wie geht's denn? Herr Singer wird sich freuen. Wieso? Na, Sie werden sehen. Da ist auch die Wiege. Guten Abend, Mrs. Singer. Mein Kind. Guten Abend, Mrs. Singer. Setzen Sie sich doch schon, Herr Fritz. Ja, ich würde dir gern was erzählen. Erzähl schon. Also. Na, nur red schon. Also, gestern Abend war ich im Konzert. Nun, ich habe ja schon viel Musik gehört. Aber so etwas ist noch nicht da gewesen. 32 Musikanten, verstehen Sie? 32. und fast alle aus unserer Gegend. Was soll es? Und sie spielen jüdische Melodien. Das Herz wird warm. Ich habe geweint. Das ganze Publikum hat geweint. Das kann ich verstehen. Ja, ja, ja. Und in der Pause, da ging ich zu den Musikanten. Ich fand meinen leiblichen Vetter, den Berkowitsch aus Kovno. Wichtigkeit. Der Sohn meines Onkels. Und wir küssen uns und wir reden und plötzlich sagt Berkowitsch, kennst du hier einen alten Mann namens Mendel Singer? In Ruhe soll er mich lassen. Fahr fort, Frisch, die Sache beginnt interessant zu werden. Ja, ich erwidere ihm, dass ich einen Mendel Singer aus Suchnow kenne. Und nun komme ich zur Hauptsache. Unser Kapellmeister sagt er weiter, das ist ein großer Komponist. Noch jung, aber ein Genie. Er heißt Alexei Kasak und ist auch aus Suchnow. Kasak, meine Frau war eine geborene Kasak, er ist ein Verwandter. Ja, und es scheint, dass dieser Kasak sie sucht. Moment. Ich habe ihm ihre Adresse gegeben. Ich danke Ihnen, Mr. Frisch. Dieser Kasak wird mir all die traurigen Sachen erzählen, die ich schon weiß. Zu Tisch bitte, ich richte an. Zu Tisch. Komm, Papa, komm. Ja. Ist der Menkes da? Der Menkes wird vorsingen. Ach, vorsingen. Jetzt wird schon Papa singen. So ist wirklich Mendel, setz dich. Guten Abend allerseits. Good evening, Mr. Menkes. Guten Abend. Was macht die Frau? Oh, Mr. Menkes, setzen Sie sich. Ja, ja. Mr. Menkes, fangen Sie an. Allmächtiger Blicke gnädig, auf dein Volk herab. Wenn seiner Feinde Gewalt von ihm ab. Allmächtiger, wenn seiner Feinde Gewalt von ihm ab. Du, der uns erlaubt, gnädig sein. Du, der uns erleuchtet, woll uns gnädig sein. Woll uns Trost und Hilfe auch ferner verlangen. Betet nur. Ihr könnt beten. Ich aber bete nicht. Ich aber fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor Jehova. Papa! Amen! Und nun lassen wir den Propheten Elias herein. Ja. Mendel, mach die Tür auf vor dem Propheten. Ja, die glauben noch an solchen Mumpitz. Ja, mach die Tür auf. Guten Abend. Ja. Kommen Sie ruhig herein, junger Mann. Ich heiße Alexei Kasak. Sehr angenehm. Das ist mein Mann, Herr Skowronek. Skowronek. Guten Abend. Fremde Leute lassen Sie in die Wohnung. Papa. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Man hat mir gesagt, dass ich ein gewisser Mendelsinger aus Suchnow bei Ihnen aufhält. Ja, ich möchte ihn sprechen. Geh, Papa. Das bin ich. Ja. Herr Kasak, ich habe schon von Ihnen gehört. Ein Verwandter sind Sie. Ihr hättet längst von mir Nachricht gehabt, Herr Mendelsinger. Wenn ich nur eure Adresse gewusst hätte. Aber nach dem Kriege wusste sie niemand mehr. Ja. Und in Suchnow in eurem Haus waren österreichische Soldaten. In meinem Hause österreichische Soldaten. Nach dem Kriege schrieb ich an meinen Manager hierher. Aber der Mann konnte sie hier auch nicht finden. Ja, aber was ist mit Menuchin geschehen? Ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Wie? Von Menuchin? Ich habe euer Haus gekauft vom alten Billes. Vorzeugen und aufgrund einer amtlichen Einschätzung. Und das Geld will ich euch auszahlen. $300. Hier sind sie. Hättet ihr mir lieber Nachricht über Menuchin gebracht, aber auch dafür danke ich. Und was euren Sohn Jonas betrifft. Vor 2 Monaten traf ich einen Mann aus Suchnow. Er sagte mir, dass er einmal durch Zufall gehört hat, dass Jonas lebt und sich in Suchnow ansässig gemacht hat. Er hat etwas Geld und 2 Paar Pferde. Ja, und ist jetzt Fuhrmann in seiner Heimat. Jonas lebt. Hört ihr es? Er lebt. Mein guter Sohn Jonas. Gelobt sei Gott dafür. Nun, Herr Kasak, da wir das Vergnügen haben, einen so großen Mann wie Sie bei uns zu sehen, Sie, um Gottes Willen. Machen Sie uns vielleicht die Freude, etwas aus Ihrem Leben zu erzählen. Ja, tun Sie doch. Wie das. Kommt es, dass Sie den Krieg, die Revolution und all die Gefahren überstanden haben? Ich habe nichts Besonderes erlebt. Als Kind war ich lange krank. Mein Vater war ein armer Lehrer, wie Herr Mendelsinger, mit dessen Frau ich ja verwandt bin. In welcher Verwandtschaft? Meine Mutter war eine geborene Kasak. Meiner Krankheit wegen und weil wir arm waren, kam ich in eine große Stadt, in ein öffentliches medizinisches Institut. Man behandelte mich gut, ein Arzt hatte mich gern, ich wurde gesund und der Doktor behielt mich in seinem Haus. Dort setzte ich mich eines Tages ans Klavier und spielte aus dem Kopf Lieder. Eigene Lieder. Der Krieg war mein Glück, denn ich kam zur Militärmusik und wurde Dirigent einer Kapelle und ging dann mit der Kapelle ins Ausland. Ein paar fielen ab, ein paar neue kamen dazu. In London machten wir einen Kontrakt mit einer Konzertagentur. Und so ist mein Orchester entstanden. Ich hab's gehört. Ein Glück, dass Mr. Singer bei uns wohnt. Er ist bei uns im Haus, als wäre ein Bruder. Ja, also ich möchte widersprechen. Nicht wahr, Mr. Singer? Er ist wie das älteste Kind im Haus. Jetzt, wo ich $300 habe, bin ich natürlich wieder Mr. Singer. Mr. Singer, Ihre Frau ist tot? Ja. Und soviel ich weiß, haben Sie doch eine Tochter. Ja. Sie ist leider durch den Tod der Mutter und des Bruders verwirrt geworden und in der Anstalt. Aber Ihre Gesundheit bessert sich in den letzten Monaten. Ja. Mein armer, mein kranker Sohn Menuchin, was ist mit ihm geschehen? Er lebt. Menuchin lebt. Ja, Menuchin lebt. Er ist gesund und es geht ihm sogar gut. Oh. Wie eigentümlich. Jetzt, da ich unter Glaubensgenossen bin, kommt mir eine Erinnerung. Ein blau getünchtes Zimmer. Ein großer Tisch, schmale Bänke. Von den Balken der Decke hängt ein geflochtener Wäschekorb herunter. Ein verkrüppeltes Kind hockt in einer Ecke. Es kann nicht gehen, nicht sprechen. Ein trauriger Mann kommt daher und hebt das Kind hoch und setzt es auf seine Knie und spricht zu ihm. Menuhin. Hör einmal, Menuhin. Aber das Kind kann nicht antworten. Da klingelt der traurige Mann mit einem Löffel an ein Glas. Es war ein wunderbares Klingeln. Menuhin. Das Kind horcht auf. Menuhin. Da fleht der traurige Mann das Kind an, etwas zu sagen. Menuhin, sag mir nach. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mein Sohn. Vater, lieber Vater. Der Schmerz macht ihn weise, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Groß sind die Wunder, die der Ewige vollbringt, heute noch wie vor einigen tausend Jahren. Gelobt sei sein Name.